Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Paradies und Hölle können eine Stadt sein. Für die Mittellosen ist das Paradies die Hölle. Das schrieb Bert Brecht über Hollywood, wo er Zuflucht vor den Nazis fand. Wie die Großstadt in ihrer Vielfalt und Anonymität das Leben der Menschen prägt, sie auch ins Verderben zieht, das hat viele Literaten des 19. und 20. Jahrhunderts fasziniert. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir asphaltglatt im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht ein Lebensglück? Vorbei, verweht, nie wieder. Flüchtige Momente, festgehalten von Kurt Tucholsky in seinem Gedicht »Augen der Großstadt«. Eine kurze Begegnung, ein Augenblick, ein Liedschlag. Dann taucht der Einzelne in der Masse unter, wird Teil von ihr. Schauplatz Großstadt. Raum des Intellekts, des Geistes und Kulturlebens, des Verbrechens, der Dekadenz. Städte der Freiheit, Anonymität, Einsamkeit, Armut, der Hoffnung und Zuflucht, des Scheiterns und Versagens. Ort der Sonderlinge und Begabten. Schauplatz von Aufbruch und Revolution. Aber bevor wir uns dem Innenleben der Großstädte und ihrer Menschen zuwenden, steigen wir mit Adalbert Stifter auf den Stephansdom. Stifter hat in seinem Werk »Aus dem alten Wien« die Stadt geometrisch vermessen. Wir sehen sie wie eine Scheibe um unseren Turm herumliegen. Ein Gewimmel und Geschiebe von Dächern, Giebeln, Schornsteinen, Türmen, ein Durcheinanderfliegen von Prismen, Würfeln, Pyramiden, Parallelopipeden, Kuppeln, als sei das alles in toller Kristallisation aneinander geschlossen und starre nun da sofort. Ein Panoramablick auf die architektonische Vielfalt von Wien. Steigen wir runter vom Turm und mischen uns unter die Massen der Großstadt. Schauen wir, was sich in den Häusern, in den Seelen abspielt. Die Großstadt ist ein besonderer Gegenstand. Und zwar durch seine Vielfalt. Und diese Vielfalt ist außerordentlich schwierig darzustellen. Sagt Angelika Hoffmann-Maxis, Literaturwissenschaftlerin und Autorin des Buches »Kleine Literaturgeschichte der Großstadt«. Mensch und Großstadt bedingen einander. In der Großstadt, durch die Großstadt, wird der Mensch, der Einzelne, durchaus verändert und geprägt von diesem Lebensraum. Ich fühle mich gut. Wir stehen auf Berlin. Wie sehr die Großstadt das Schicksal eines Menschen beeinflusst, erzählt Alfred Döblin in seinem Roman »Berlin-Alexanderplatz«. Franz Bieberkopf hat 4 Jahre wegen Totschlags in Berlin-Tegel gesessen. Danach schwört er sich, ein ehrliches Leben zu führen. Doch schon als sich die Gefängnistore öffnen, überfordert ihn die Großstadt mit ihren Massen und ihrem Geschrei. In ihm schrie es entsetzt: Achtung, Achtung, es geht los. Er stieg unbeachtet wieder aus dem Wagen, war unter Menschen. Gewimmel, welch Gewimmel, wie sich das bewegte. Die Wagen tobten und klingelten weiter. Es rann Häuserfront neben Häuserfront ohne Aufhören hin. Und Dächer waren auf den Häusern, die schwebten über den Häusern. Seine Augen irrten nach oben, wenn die Dächer nur nicht abrutschten. Aber die Häuser standen gerade. Wo soll ich, armer Deibel, hin? Er latschte an der Häuserwand lang. Es nahm kein Ende damit. Ein Roman der Worte und der Stimmen sind nicht so sehr die Bilder, die Franz Bieberkopf da bedrängen, sondern es sind eher die kakophonen Stimmen der Großstadt, die dort Klänge erzeugt und die auch einen gewissen Klangcharakter gewinnt. Die Kakophonie der Großstadt klingt in Franzens Kopf. Die Großstadt droht ihn zu vernichten. Alfred Döblin setzt Franz Bieberkopf in Beziehung zum biblischen Dulder Hiob und zeichnet die Großstadt als Sündenbabel, das sich seine Opfer holt. Die große Hure Babylon. Da sitzt am Wasser die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. wie sie sitzt auf einem scharlachroten Tier und 7 Häupter hat und 10 Hörner, das ist zu sehen. Jeder Schritt von dir freut sie. Trunken ist sie vom Blut der Heiligen, die sie zerfleischt, Hure, Babylon. Goldgelbe, giftige Augen, wampiger Hals, wie sie dich anlacht. Auf die Stadt als Hure Babylons aus der Offenbarung des Johannes bezieht sich auch das Gedicht des Expressionisten Georg Heim, Der Gott der Stadt von 1910. Baal, der gefräßige Hauptgott des alten Babylon, reißt die Einwohner ins Verderben, treibt sie ins Verbrechen. Auf einem Häuserblocke sitzt er breit. Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. Er schaut voll Wut, wo fernen Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren. Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal. Die großen Städte knien um ihn her. Die Stadt als Ort der Vernichtung kann dann auch mit bösen Göttern besetzt werden, nicht? Dämonen sind ja nicht jüdisch-christlicher Herkunft, sondern antiker Herkunft, ne? Sodass also dann die Großstadt als Ort erscheint, der von einem Dämon beherrscht wird. Und das hat bei Heim auch nochmal ganz konkrete Hintergründe, denn er ist eben der Autor, der ja, den Ersten Weltkrieg vorausahnt und dann auch später sogar jene des Zweiten Weltkrieges in seine Gedichte, in seine Stadtgedichte fasst. Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust, er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt durch eine Straße und der Glutqualm braust und frisst sie auf, bis spät der Morgen tagt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung lässt sich dieser Baal mit seiner Fleischerfaust auch als Gott des Mammons deuten, des mörderischen Kapitalismus, der sich in seiner Gier immer weiter ausdehnen will und immer mehr Menschenopfer fordert. Die Anfänge der modernen Großstadtliteratur beginnen mit der Industrialisierung. Die Literaturwissenschaftlerin Angelika Hoffmann-Maxis. Die moderne Großstadt entsteht mit der Industrialisierung und logischerweise ist dann auch die erste moderne Großstadt London. Und die moderne Großstadt dann findet ihre erste Darstellung nicht in einem Buch über London, sondern in einer ganzen Serie von Büchern über Paris. Notre-Dame de Paris von Victor Hugo zählt dazu und Werke von Balzac und Zola. Den wirtschaftlichen Umbruch von Paris in eine neue Zeit thematisiert Émile Zola in »Das Paradies der Damen«. Der Roman von 1883 schildert den Konkurrenzkampf der kleinen Einzelhändler gegen die aufkommenden großen Warenhäuser. Der Schriftsteller orientierte sich dabei an realen Vorbildern, wie den Grand Magasin du Louvre oder dem Le Bon Marché. »Das Paradies der Damen« wird bei Zola zu einer Kathedrale des Konsums, einem Machtzentrum, das sogar die Silhouette der Stadt und ihre großen Wahrzeichen aufsaugt und verdrängt. Jenseits der neuen Anlage des Kaufhauses breitete sich Paris aus. Aber ein klein gewordenes, von dem ungeheuer halb verzerrtes Paris. Die Häuser in seiner Nähe, nur bescheidene Hütten, waren weiter weg als ein Staub undeutlicher Schornsteine verstreut. Die großen Gebäude schienen zusammenzuschmelzen. Links 2 Striche für Notre-Dame, rechts ein Accent circonflex für den Invalidendom. Im Hintergrund das Pantheon, verschämt und verloren, kleiner als eine Linse. Den Sittenverfall der Pariser in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ihre Gier nach Geld und Vergnügen, seziert Honoré de Balzac. Der Schriftsteller erstellte ein Panorama der damaligen Gesellschaft und nannte es treffend »Aus der Hölle Paris«. In diesem Gesellschaftspanorama entwickelt Balzac den Kern seines Gesamtwerks, die menschliche Komödie. Inspiriert war er dabei von Dante. Dessen großes Epos, göttliche Komödie, sogar in gewisser Weise titelgebend war für die menschliche Komödie von Balzac. Und wenn Sie sich jetzt die Commedia mit dem Schwerpunkt Hölle vorstellen, und die Hölle ist da in mancherlei Hinsicht interessanter als das Paradies, dann wird klar, dass Paris bei Balzac einen bösen Untergrund hat. Es geht also ganz tief hinunter in die Höllenschlünde sozusagen. Und die Stadt selbst bekommt einen moralischen Charakter im weitesten Sinne des Wortes. Aus allen Poren dieser schiefen, verzerrten, verrenkten Gesichter dringt der Geist, dringen die Wünsche und Gifte, womit ihre Gehirne geschwängert sind. Nein, es sind nicht Gesichter, es sind hässliche Fratzen, es sind Masken der Schwäche, Masken der Stärke, Masken des Elends, Masken der Freude, Masken der Heuchelei. Abgezehrte, mit dem unauslöschlichen Mal einer keuchenden Gier gebrandmarkte Masken. Paradies und Hölle können eine Stadt sein. Für die Mittellosen ist das Paradies die Hölle. Bert Brecht schrieb dieses Gedicht 1941 in Hollywood. Hier hatte er Zuflucht gefunden vor den Nationalsozialisten. Sein Paradies aber fand er hier nicht. Take Manhattan, the Bronx and Staten Island too. Die Großstadt. Fluchtpunkt für Verfolgte und Sehnsuchtsort für die, die sich in ihr ein besseres Leben erhoffen. Begehrtes Ziel für Auswanderer aus aller Welt ist New York. Ein Roman der Weltliteratur trägt den Namen der berühmten New Yorker Fähren. John Dos Passos, Manhattan Transfer, erschienen 1925. Überall an der Reling Gesichter, in den Bullaugen Gesichter. Ich möchte $1,000,000 dafür geben, sagt der alte Mann an seinem Riemen ruhend, um zu wissen, weshalb die alle zu uns kommen. Sie kommen eben einfach, Paps, sagt der junge Mann, der im Heck sitzt. Leben wir denn nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Manhattan Transfer verwebt viele Geschichten mit der Stadt. Immer wieder tauchen neue Figuren auf, die ebenso schnell wieder verschwinden. Es sind rastlose Figuren, auf der Jagd nach Arbeit, Glück und Macht. Dos Passos wertet nicht. Er entwirft schlaglichtartige Bilder einer Stadt und ihrer Bewohner und fängt den rasanten Rhythmus New Yorks auch durch eine moderne Erzähltechnik ein, mixt verschiedene Stilelemente. Etwa eingeführte Schlagzeilen, Nachrichtentexte oder Slangpassagen. Der Roman sei großstädtisch allein schon durch die verwirrende Vielfalt seiner Darstellungstechnik, schreibt Angelika Hoffmann-Maxis in ihrer Literaturgeschichte der Großstadt. Und diese Technik der ganz kurzen Szenen, der nur kurz aufblitzenden Geschehnisse, der nur kurz auftretenden Figuren, hat man in der Forschung in Zusammenhang gebracht mit der Schnitttechnik des Films. Und zwar haben wir bei Dos Passos im Grunde schon die kurzen Schnitte, die wir heute auch aus den Filmen bzw. auch teilweise aus den Fernsehsendungen kennen. Eine Figur taucht öfter auf. Jimmy Herf kommt als Kind mit seiner Mutter in die verheißungsvolle Stadt, die ihm kein Glück bringt. Die Mutter stirbt, seine Ehe und berufliche Karriere scheitern. Jimmy Herf scheitert an New York und er weiß es. Es bleibt nur ein Ausweg. Er muss sich von der Stadt befreien, indem er sie verlässt. Er scheint sich an nichts mehr erinnern zu können. Es gibt keine andere Zukunft als den nebligen Fluss und das Fährboot, das groß heranschwebt. Barhäuptig steht er an der Reling und spürt den Flusswind in den Haaren. Vielleicht ist er verrückt geworden. Vielleicht hat er das Gedächtnis verloren. I'll take. Manhattan Transfer, Berlin-Alexanderplatz oder Notre-Dame de Paris. Werke, die sich auf eine konkrete Stadt beziehen. Ist das für die Großstadtliteratur wichtig? Sind die Städte nicht austauschbar? Professorin Hoffmann-Maxis. Einfache Antwort, ja und nein. Die Großstädte sind in der Weise austauschbar, als sie eigentlich alle denselben Gesetzen genügen. Diese Vielfalt, dieses System auch aus verschiedenen Funktionen, die Größe, das sich ausdehnen. Insofern könnten solche Romane theoretisch auch in anderen Großstädten spielen, aber die Fakten sind nun mal so, dass Manhattan Transfer in New York spielt und Paul Austers Stadt aus Glas ebenfalls in New York. Es gibt Stoffe, die eben nur in einer bestimmten Stadt spielen können, wie Leon Feuchtwangers politisch-satirischer Roman Erfolg in der dörflichen Großstadt München der 1920er Jahre. Solang die Münchner Wirklichkeit in München stirbt nicht aus, solang stirbt die Wirklichkeit. Es war nicht viel echt an dieser Stadt. Eigentlich nur die Umgebung. Die schönen staatlichen Bilder- und Büchersammlungen, der Karneval und wahrscheinlich auch, aber davon verstehe ich nichts, das Bier. Die Stadt hielt damals noch viel auf ihre Tradition als Kunststadt. Es war aber nicht weit her mit dieser Kunst. Vielmehr war sie eine akademische, wichtigmacherische, spießbürgerliche Institution von einer zähen, dumpfigen und geistig nicht gut gelüfteten Bevölkerung, im Wesentlichen aus Gründen des Fremdenverkehrs, beibehalten. München war damals natürlich gerade nach der Revolution, also in den 20er Jahren, sehr dumpf, engstirnig und tatsächlich reaktionär antisemitisch. Die Menschen waren für diese Art von Gedanken sehr anfällig. Und Leon Feuchtwanger beweist in seinem Roman Erfolg auch genau, warum. Sagt die Literaturwissenschaftlerin und frühere Leiterin des Münchner Literaturarchivs Monacensia Elisabeth Worek. Im Erfolg sah Leon Feuchtwanger nahezu prophetisch den Aufstieg Münchens zur Hauptstadt der Bewegung voraus. Er schrieb den Roman zwischen 1927 und 1929, als die Nationalsozialisten bei Wahlen noch unter 3% lagen. Im Erfolg hat Feuchtwanger seiner durchaus geliebten Heimatstadt ein literarisches Denkmal gesetzt, wenn auch kein gefälliges. Für mich ist es der bedeutendste München-Roman des 20. Jahrhunderts, aus dem einfachen Grund, weil es die Stadt so vielfältig einfängt, in verschiedenen Schichten, in verschiedenen Lagen. Mit der Großstadt London des 19. Jahrhunderts assoziiert man vor allem einen Schriftsteller, Charles Dickens. Schon mit 11 Jahren musste er sich als Hilfsarbeiter verdingen, da sein Vater im Schuldgefängnis saß. Dickens kannte das London der Armen, Waisen, Ausgegrenzten, über das er schrieb. Die Literaturwissenschaftlerin Angelika Hoffmann-Maxis. Die London-Literatur ist relativ schwach besetzt und setzt auch einigermaßen spät ein. Und wenn man nun sieht, wie Menschen in eine Großstadt kommen und dort verderben, dann ist das ein Thema, das man sicherlich am besten mit Oliver Twist exemplifizieren kann, weil das der berühmteste jener Texte ist. Trotzdem konnte sich Oliver nicht enthalten, ein paar hastige Blicke auf seine Umgebung zu werfen. Er befand sich jetzt an einer Stelle, wie er sie nie armseliger und schmutziger gesehen hatte. Die sich bergab ziehende Straße war schmal und dreckig und ihre Luft mit Gestank erfüllt. Bedeckte Gänge und Höfe, die sich von der Hauptstraße abzweigten, führten zu kleineren Häusergruppen, wo sich betrunkene Männer und Frauen buchstäblich im Kote wälzten. Der Waisenjunge Oliver Twist wächst im Armenhaus auf und wird mit 9 Jahren in ein Arbeitshaus für Erwachsene gesteckt. Nach einer Prügelei flieht er nach London und gerät in die Fänge einer Räuberbande. Charles Dickens prangert in diesem Roman Kinderarbeit, Ausbeutung, Armut und wachsende Korruption im frühkapitalistischen England an. Dem menschenverachtenden Sumpf der Großstadt stellt er das ländliche Idyll gegenüber. Als Hintergrund ist natürlich auch zu sehen ein nicht fiktionaler Text Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klassen in England. Und er hatte ja genau dieses Szenario vor Augen, das wir in Oliver Twist dann in Bezug auf eine einzige Person kennenlernen. Also die Großstadt als Zuflucht erweist sich wiederum als ein äußerst ambivalenter Ort. Sie verspricht etwas, das sie aber in den literarischen Texten in der Regel gar nicht halten kann. Den Schauplatz London hat auch der Amerikaner Edgar Allan Poe gewählt für seine literarische Detektivgeschichte »Der Mann in der Menge«, der uns in die Anonymität der Großstadt zieht. Darin beobachtet ein Ich-Erzähler aus einem Kaffeehaus heraus das abendliche Treiben auf einer belebten Straße. Arbeiter, Handwerker, Gauner, Huren, Reiche ziehen vorbei. Er porträtiert sie treffend, bis ihn plötzlich aus der Masse heraus ein Gesicht vollkommen in seinen Bann zieht. Ich habe in meinem ganzen Leben kein zweites Antlitz gesehen, das ihm auch nur im Entferntesten glich. Aber ich erinnere mich sehr wohl, dass gleich mein erster Gedanke bei seinem Anblick war, dass jeder Maler, der nur immer den Teufel malte, dies Gesicht allen künstlerischen Darstellungen des Satans vorgezogen haben würde. Fasziniert verfolgt er den etwa 70-jährigen Fremden, der unter seinen Lumpen gute Wäsche trägt und einen Diamanten oder Dolch versteckt, wie der Erzähler im Schein der Gaslaterne erspähen kann. Der geheimnisvolle Alte läuft, von innerer Unruhe getrieben, scheinbar ziellos durch ein immer düsterer werdendes London und gelangt schließlich in das widerwärtigste Viertel Londons, wo alle Dinge den hässlichen Stempel trostlosester Armut und abscheulichster Verkommenheit tragen. Die ganze Atmosphäre schien von Verwahrlosung vergiftet. Der Erzähler versteift sich auf die fixe Idee eines Verbrechens, das durch die Verfolgung im finsteren Straßengewirr immer wahrscheinlicher wird. Die Großstadt ist so unergründlich wie der geheimnisvolle Mann in der Menge. Nach einer Nacht und einem Tag Verfolgung stellt er den Wanderer, blickt ihm direkt ins Gesicht. Doch der bemerkt ihn gar nicht und geht einfach weiter. Jetzt folgte ich ihm nicht weiter und blieb in tiefem Nachdenken stehen. Dieser alte Mann, sagte ich endlich zu mir selbst, ist die Verkörperung, ist der Geist des Verbrechens. Er kann nicht allein sein. Er ist der Mann in der Menge. Es wäre vergebens, ihm noch weiter nachzugehen, denn ich würde doch nichts von ihm, nichts von seinen Taten erfahren. Die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts liebt an der Großstadt die Hölle mehr als das Paradies. So dominieren die Abgründe des menschlichen Daseins auch die Auswahl dieser Sendung, die nur einen kleinen Ausschnitt aus der vielfältigen Großstadtliteratur bringen konnte. Spannende Werke und Städte fehlen. Barcelona, Shanghai, Buenos Aires, Kairo, Tokio und viele mehr. Heute, da die Urbanisierung immer weiter zunimmt, ufern manche Großstädte zu immensen Metropolen aus. 20 oder 30 Millionen Menschen leben in diesen Megacities. Für das erhoffte bessere Leben verlassen noch immer viele ihre Dörfer. Nicht alle haben Erfolg. Viele scheitern und leben einsam in der Anonymität der Großstadt mit ihren Momentaufnahmen und flüchtigen Begegnungen. Zwei fremde Augen. Ein kurzer Blick. Die Braue, Pupille, die Lider. Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück. Vorbei, verweht, nie wieder. Sie hörten einen Beitrag von Dorit Kreisel über die Großstadt in der Literatur. Lichterflut steht ihr gut. Es sprachen Christian Baumann und Xenia Lacher. Technik Christiane Schmidt-Bauer. Regie Dorit Kreisel. Redaktion Petra Herrmann. Das war eine Sendung von Radio Wissen.